Abend. Guten Abend. Suchen Sie jemand, meine Dame? Das ist hier das Restaurant von Bench. Gewiss. Ich danke, dann weiß ich Bescheid. Die Herrschaften werden sicher noch kommen. Nein, da im Nebenzimmer sind nur die Herren vom Stammtisch. Ach so, ich erwarte ein junges Ehepaar. Na, da werde ich mich gleich hierher setzen. Kleines Glas Bier, bitte. Fritz, ein kleines Glas Bier. Ja, sofort. Es ist wohl recht schlechtes Wetter draußen. Oh ja, Gott sei Dank habe ich Gummischuhe. Sieht in den Straßen recht böse aus. Na, da drinnen geht's ja sehr lustig zu. Tja, ja, das ist nun mal nicht zu ändern. Das lassen Sie sich nicht nehmen, die Herren. Sehen Sie, ich mag es ja eigentlich nicht, das laute Wesen und alles. Aber wissen Sie, Vater ist krank geworden, Mutter verträgt den Rauch nicht recht und außerdem pflegt sie natürlich Papa. Was bleibt denn da übrig? Da muss man halt einspringen. Gewiss, das ist ja dann auch ihre Pflicht. Na, außerdem ist man jung, nicht wahr? Es sind ja auch noch nette Herren drunter. Wirklich feingebildete, nette Herren. Man lernt ja auch dies und jenes unter Menschen. Gewiss, gewiss. Wissen Sie, was aber eklig ist? Wenn sie dann immer das Zanken kriegen. Erst trinken sie und dann zanken sie sich. Himmel, da muss man sich so in Acht nehmen. Man kann es doch nicht jedem recht machen, gell? Aber gleich geraten sie sich in die Haare. Diese, wo stecken Sie denn? Ich bleibe bei Ihnen. Ich gehe nicht rein. Es wird mir jetzt immer zu ungemütlich. So ein Bräutchen zwischen den anderen Herren. Nur sagen Sie selber, das geht doch nicht. Natürlich soll man das schön mit ihm tun. Nun frag ich doch jeden, das kann man doch nicht. Ja, das darf er wohl auch nicht verlangen, Ihr Bräutigam. Nein, nein, das verlangt er natürlich nicht, aber wenn auch. Folgen Sie bloß meinem Rat. Nur ja nicht sich mit Verehrern einlassen.